4? Hallo, Herr Düllmann. Waren Sie im Urlaub? Ja, es war super. Waren Sie wieder auf Sylt wie im letzten Jahr? Nein, in diesem Jahr nicht. Wir sind in die Berge gefahren. Klettern. War das Wetter gut? Ja, sehr gut. Es hat nur einmal geregnet.